Ich fahr gerade nach Karlsruhe, ich fahr gerade nach Köln, ich fahr gerade durch Stuttgart und danach zur Hölle. Ich fahr gerade nach Karlsruhe, ich fahr gerade nach Köln, ich fahr gerade durch Stuttgart und danach zur Hölle. Ich fahr gerade nach Karlsruhe, ich fahr gerade nach Köln, ich fahr gerade durch Stuttgart und danach zur Hölle. Ich fahr gerade nach Karlsruhe, ich fahr gerade nach Köln, ich fahr gerade durch Stuttgart und danach zur Hölle. 0K auf der Wrist, ey, 20 aus auf dem Dick, ey, denn ich bin so schick, ey, fick grad deine Bitch, ey, scheiß dir danach in die Dusche, sie feiert es, weil ich nicht du bin, schieß auf dich mit der Uzi, schätze, du fängst meine Kugel, Skinny God, Devs haten, Nutten, sie sind mein Hobby, yeah, klar sind die Shoddy, euer Catch an den Body, rettete mich nicht, ich hab die Mac 10 im Handschuhfach, du bist eine sehr schwule Missgestalt, denn du hörst dir gerade Tanjo an. Schicken mir Herz-Emoji, gucken die Insta-Story, ficken eine andere Story, gibt viele von der Sorte, yeah. Ich bin dein Man, Baby, hol dich ab auf dem Pferd, Baby, machen dir einen Tweet, Baby, scheiße, das ist so rare, Baby. Ich responde auf Liebesbriefe mit Danke, Bitch, danke, mach nen Stunt, ey, fahr mit Panzer auf Rampe. Ich bin ein Pimp, der dich verführt, Bitches, sie gehören jetzt mir, Alter, alle siehst du jetzt hier, oh, sie kämpfen vor meiner Tür, Kristall, Totenkopf, die Bitches ziehen als Aschenbecher, schleppe meinen Tracks, sag, ey, du bist ein krasser Rapper, sie zeigt mir die Nippel, ich krieg einen dicken, will die Hau jetzt ficken, sie tut sich bücken, ich bin entzückt, yeah, ich bin verblüfft, yeah, werd von ihr erdrückt, yeah, von sehr großen Brüsten. Ich fahr gerade nach Karlsruhe, ich fahr